So, ich hoffe, Sie haben alle zu Hause probiert. Samba ist unser Thema, ne? Und Schritt, Schritt, ran. Ja, Seite, Drehung, weg. Hops, 1, 2, Schritt. 1, 2, 3, Schritt, Schritt und... Nee, jetzt erst von der anderen Seite rum. Dann einmal mit der Drehung. Vorne, vorne, Seite, Kick. An der Seite, Schritt, wieder Schritt, Schritt, ran. Schritt, Schritt, ran. Oh, Christenföhn. Da kann man sich nur einkippen, wenn man sie hier tanzen sieht. Drehung. Wie ein Vulkan. jetzt wie du. 1, 2, 3, schau mir gut zu. Ich schmeiß einfach alles hin. Lügen haben kurze Beine, doch keine sind so schön wie deine. Bei mir zählt doch das Gesicht, doch das zeigst du mir leider nicht. Lügen haben kurze Beine, doch dann hab ich lieber keine. Denn ich lauf ganz gerne schnell, fall ich dann eventuell. Ist es nicht dein Herz, das bricht? Was brachten all die vielen Jahre, die uns heute gar nicht mehr gehören? Vielleicht vereinzelt graue Haare, wen kann ich jetzt damit betören? Die Uhr hat noch nicht 12 geschlagen, ich glaube, ich komm da ganz gut raus. Was man später einmal weiß, macht vielleicht erst später heiß. Doch wer kriegt dann den Applaus? Lügen haben kurze Beine, doch keine sind so schön wie deine. Bei mir zählt doch das Gesicht, doch das zeigst du mir leider nicht. Lügen haben kurze Beine, doch dann hab ich lieber keine. Denn ich lauf ganz gerne schnell, fall ich dann eventuell. Ist es nicht dein Herz, das bricht? Doch längst schon um die Verstand gebracht. Er ging noch. Lady, you kenn dich schon eine Ewigkeit. Ich träum seit Jahren schon von dir. Deine himmelblauen Augen verraten deine Sehnsucht mir. Wenn du sagst, es sei viel zu früh, dich schon zu binden mit der Fantasie. Ich hab doch längst gespürt, was tief in dir passiert. Frag dein Herz, Maria Katharina, wenn dein Mund mich küsst. Frag dein Herz, Maria Katharina, ob es Liebe ist. Denn ich hab Maria Katharina im Vorübergehen in dein lächelndes Herz gesehen. Oh, dieser zärtliche Blick war schön. Maria, Maria, Maria. dir sein, will mit dir glücklich sein, alle Zeit und immer. Du kommst und gabst mir dein Herz, du bist ein süßer Schmerz, ich bin wie im Fieber, ich suchte lange nach dir, spürte die Sehnsucht in mir, jetzt bist du da. Sonne in der Nacht, oh oh oh, Sonne in der Nacht, oh oh oh, Sonne in der Nacht, oh oh. die Gläser schon bestellt, dann bin ich.